Als studierter Philosoph und Kognitionswissenschaftler hatte er zu Themen wie Naturethik oder dem Umgang mit Warlords in zerfallenden Staaten publiziert. Schon vor StoryNet hatten er und der Neurowissenschaftler Reed Montagu in Experimenten die neurobiologischen Auswirkungen von Stories auf das Belohnungszentrum des Gehirns untersucht. Aufsätze der Naval Postgraduate School in Monterey, Kalifornien analysierten den operativen Nutzen afghanischer Poesie. Nun sollten mit Hilfe der Analysesoftware The Story Workbench des Computerphilologen Finlayson grundlegende Muster afghanischer Narrativik herausgefiltert und als Grundlage für Counter-Narratives, also Gegenerzählungen, genutzt werden. Natürlich gibt es Propaganda schon so lange, wie es Kriege gibt. Geschichten über die Bösartigkeit des Feindes und die Stärke der eigenen Armee gehören zum Handwerk jeder modernen Armee. Von Russland, China und vielen anderen Ländern ist bekannt, dass ganze Trollarmeen die passenden Geschichten zu Konflikten erzählen. Rund um die Besetzung der Krim durch russische Paramilitärs feuerte die putinsche Propaganda online aus vollen Rohren. Inzwischen gibt es kein politisches Ereignis, das Russland nicht in der gesamten westlichen Welt mit destabilisierenden Kampagnen begleitet. Manipulative Narrative, von Militärs gestreut, wirken längst. Sie haben die großen Konflikte des 20. Jahrhunderts entscheidend beeinflusst. Und niemand wüsste besser um die dunklen Seiten des Erzählens als der Erfinder jener Art von kapitalistischer Propaganda, die wir heute Public Relations nennen. Die Welt sicher für die Demokratie machen. Am Ende einer glanzvollen Karriere, die ihn reich, berühmt und mächtig machte, musste der Psychologe Edward Bernays, dessen Lebenswerk die Fabrikation von Zustimmung war, heftigen Widerspruch einstecken. Seine eigene Tochter antwortete auf die Frage, ob sie den Beruf des Vaters ergreifen würde: »Lieber wäre ich Fußpflegerin.« Was hatte ihr Vater verbrochen?